Vierter Abschnitt. Die Wanderungen der weißen Nordlandrasse, der Germanen, in alle Welt und nach Atlantis. Europa war damals nicht so groß als jetzt. Ein Teil von Russland blieb nach der zurückgeströmten Gürtelhochflut unter Wasser bis zum Einfang des jetzigen Mondes durch die Erde und trennte Europa und Asien. Die rasche Zunahme der nordischen Rasse musste die Siedlungsgebiete verringern und dazu zwingen, die Nahrungsmittel auf andere Weise zu vermehren. Schon in sehr früher Zeit kam daher der erfinderische, tätige Germane zur Viehzucht und zum Ackerbau und zu anderen nützlichen Erfindungen. Unter seiner Hand entstanden schon sehr frühzeitig Pflug, Wagen, Schlitten und Schiff. Schon sehr bald entwickelten sich Rechtsgrundsätze, die das Zusammenleben und den Besitz regelten. Versammlungen auf eigenartigen, überall gleich gebauten Bergheiligtümern sorgten für die Erweckung rassischen Sinnes und religiösen Lebens. Wir werden hierüber noch eine gesonderte Abhandlung bringen. E-Beta, der das Buch schrieb »Die Erde und unsere Ahnen«, Verlag Fermüller in Berlin, sagt, wir müssen mit Recht auf dem Gebiete der Geschichte völlig umlernen. Die Vorgeschichte unserer Ahnen und der Erde und ihrer Bewohner ist anders, als sie uns bisher dargestellt wurde. Hierüber schrieben auch Dr. Biedenkamp, der Nordpol als Völkerheimat, Jena 1906 bei Kostenoble, Tilak, ein brahmanischer Gelehrter, die nordpolare Urheimat, erschlossen aus dem heiligen Schrifttum der Inder 1903. Beweise über die nordische Herkunft der Arier bringen unter anderem auch die folgenden Werke des Professor Penker. Die Herkunft der Arier, Teschen-Wien 1886, Origines Ariazae, Teschen-Wien 1883, die Flutsagen der arischen Völker, Politisch-Anthropologische Revue 1904, Berlin-Steglitz, über den Ursprung der vorgeschichtlichen Kultur Europas, eben da, die alten Völker Nord- und Osteuropas und die Anfänge der europäischen Metallurgie, Hildburghausen 1910, die nordhellenische Bevölkerung Griechenlands, eben da 1911, sowie Professor Wilser, die Germanen, Leipzig 1903, Professor Much, die Heimat der Indogermanen, Jena 1902, E. Krause, Tuiskoland 1891, Glogau bei Fleming, Guido von List in vielen Werken, erhältlich durch die Guido von List Gesellschaft in Wien, Professor Stuhl, Nordlands Untergang, Ubodunk Verlag 1921, Perleberg. Das bestätigen uns die ältesten Urkunden des Menschengeschlechts, die schwedischen Felsbilderschriften, die sich auf 500 Kilometer Länge erstrecken und auf 800.000 Jahre zurückgehen. Ein Teil dieser Bilder veröffentlicht vom Folkwang Verlag in Darmstadt unter dem Titel »Schwedische Felsbilder – Erste Werke der Urgermanen«. Da findet man in den seltsamen Schriften Sternbilder, wie sie vor Jahrzehntausenden oder vor Jahrhunderttausenden gestaltet waren. Aus ihrer Lage und aus der Stellung der einzelnen Sterne zueinander konnten kluge Astronomen Schlüsse auf das Alter der Bilderschriften ziehen. Auf den Bildern sieht man verschiedene Menschenrassen, Haustiere, Schlitten, Ruderschiffe, Tiere und Bäume aus den Tropen, Zeichnungen der Nilmündung oder des Oderflusses, des Rheins und so weiter. Endlich ist es einem genialen Forscher, Franz von Vendrin, gelungen, die rätselhaften Bilderschriften zum Teil zu entziffern. Er stellt fest, dass die Germanen die oben erwähnten Erfindungen machten und schon vor Jahrhunderttausenden in kühnen Fahrten mit großen Ruderschiffen Entdeckungsfahrten in alle Meere machten, damals schon eine begründete Anschauung von der Kugelgestalt der Erde gewannen und nach Ägypten, Afrika, Polynesien, Lemurien und Amerika Atlantis kamen. Bei der dichter werdenden weißen Bevölkerung Europas waren Auswanderungen in die benachbarten, zwischen Europa und Amerika liegenden und zwischen beiden die Brücke bildenden Erdteil Atlantis naheliegend. Umso mehr, weil dessen Klima als ein überaus angenehmes sich erwies und seine Fruchtbarkeit und sein Metallreichtum infolge des Mondeinsturzes großartig waren. Hier in Atlantis, dessen Name heute noch der Atlantische Ozean und das Atlasgebirge und mexikanische Städte wie Aztlán tragen, konnte sich infolge der genannten Bedingungen jene großartige vorgeschichtliche germanische Weltkultur entwickeln, von der alle alten Sagen und Geschichten, auch Edda und Bibel, sprachen und von der wir noch Reste haben. Hier entstanden zum Teil jene uralten Geschichtsberichte, die in alle Priesterbüchereien der alten Kulturvölker gelangten und dann auch von den jüdischen Machern der Bibel zur Herstellung derselben benutzt wurden. Atlantis wird uns manches Rätsel der Bibel und Edda erklären. In den nachfolgenden Blättern soll nun der Versuch gemacht werden, die germanische Kultur und Geschichte von Atlantis so darzustellen, wie sie sich aus den alten Sagen und Berichten über Atlantis und aus den Berichten der Edda und Bibel und nach den Felsbilderschriften von Bohuslän ergibt.